unser Leben. Lass du dich gewaschen, wenn du trägst immer dieselben Klamotten mit Löchern in den Taschen. Dein Gestank ist nur ein stiller Schrei nach Seife. Dein Körper sehnt sich nach einem Bad. Du hast nie gelernt, dir die Zähne zu putzen. Und Läuse hast du auf deinem Sack gesagt. Und findest das doch toll, lass dich dabei nicht von mir erwischen. Trau ich dir die Hucke voll. Du nimmst Drogen und verkaufst dir an Kinder. Und dann ist es dir scheißegal, auch wenn die Grünen dich mal kaschen. Du machst weiter auf jeden Fall. Dein Verhalten ist ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Aktionen, sie sind ausgiebig geplant. Du hast nie gelernt, dich richtig zu und keine Menschenseele hat uns vor dir gewarnt. Fotze! Weil du nur am Stinken bist, wird nie was aus dir werden. Weil du Angst vor hast, bist du so rot. Irgendwann zerfrisst dich dein Schicksal die Grenze. Überleg dir, Seife oder Togo. Dein Herz kommt unter Landet überreifbar. Du wartest alle, die zu ihrem Lande stehen. Doch wir werden uns vor dir niemals verstecken. Wir werden aufrecht zueinander stehen. Deutschland! Deutschland! Deutschland!